Government Podcast unterwegs. Wir waren auf dem Open Data Day in München, Thorsten. Genau, wir waren auf dem Open Data Day Hackathon in München und haben uns dort rumgetrieben und schon in der letzten Folge, wie ihr vielleicht schon gehört habt, schon mal ein bisschen was erzählt dazu. Richtig, wir haben einen kleinen Rundgang gemacht und wir haben auch schon zwei sehr, sehr tolle Interviews geführt. Eins etwas länger mit dem Thomas Bönig, dem CTO der Stadt München, und eins mit dem Wolfgang Glock, der dann leider verfrüht abbrechen musste, weil er unbedingt auf die Bühne wollte und dann noch eine Moderation halten musste. Genau, der wurde uns geklaut quasi aus dem Studio. Richtig, die nette junge Dame hat mehrfach wütend an die Scheibe geklopft von unserem Studio. Wir hatten ein Studio, falls ihr es noch nicht gehört habt. Und den Wolfgang Glock vehement aufgefordert, jetzt doch mal bitte auf die Bühne zu kommen. Genau. Auf jeden Fall hat uns der Wolfgang und auch der Thomas haben uns beide eingeladen, uns bei der Stadt München mal ein paar Dinge anzuschauen. Diese Einladung werden wir auf jeden Fall nachkommen, sobald wir da dürfen. Also momentan ja nicht. Sobald, ja, gerade eher schwierig. Ja. Aber es, ja, wir haben neben den beiden genannten Sachen noch viele tolle andere Interviews geführt, oder? Oh ja, mit den Startups. Also ich kannte ja schon ein paar aus dem letzten Jahr und du hast die fast alle kennengelernt, die ich im letzten Jahr schon getroffen hatte. Und wie fandst du die? Also alles sehr, sehr innovative, junge Menschen mit coolen Ideen, die auch wirklich für ihre Sachen brennen. Das hat mich schon beeindruckt, wie die auch dahinter sind, das voranzutreiben. Fand ich schon sehr cool. Ja, und auch, dass die dieses Forum des Hackathons nutzen, um sich zu vernetzen, das war ja irre. Also das sind ja echt coole Dinge zusammengekommen. Also ihr werdet es hören. Wir haben so ein bisschen thematisch zusammengeschnitten, also diese nicht der Reihenfolge nach. Aber die bauen teilweise aufeinander auf. Ja, und was auffällt, Umwelt ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Und gleich nächstes Thema ist Mobilität, also Fahrrad. Und dann haben wir noch ein paar coole Startups dabei, die einfach nur Technologie, einfach nur Software machen. Ist einfach cool. Ja, und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören mit den ganzen Startups und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß und Interesse daran, wie wir hatten. Genau, viel Spaß, bis dann. Hallo, hier bei uns im Podcast-Studio. Wir kennen uns schon aus dem letzten Jahr. Wer seid ihr denn? Mein Name ist Markus Wiegand. Ich bin von Smarter City Solutions und bin hier mit meinem Kollegen Florian Kirchberger. Und wir sind aus München, München Zollen speziell, und haben eine Plattform entwickelt für Smart Cities. Deswegen sind wir auch hier beim Open Data Day. Sehr gut. Jetzt haben wir ja letztes Jahr schon gesprochen. Ja. Und was hat sich getan bei euch? Oh, wir waren super fleißig. Und wenn man hier im Werksviertel München unterwegs ist, sieht man unsere Früchte in Form von Software auf dem Portal werksviertelmitte.de. Mhm. Das Portal haben eben wir entwickelt und dort sieht man ständig Informationen, die hier relevant sind für das ganze Areal. Dann gibt es eben noch die Werksviertel-App als iOS-App sowie die Telefonzellen, die alten gelben schönen Telefonzellen, die hier im Gelände stehen, die eben relevante Informationen für die Menschen, die hier sich bewegen, die arbeiten, die zu Besuch sind, für Wegeführung, aber eben auch für Kunst- und Kulturangebote sehen, sowie wo man essen, wo man trinken kann. Und das ist quasi unsere Kernmotivation, Viertel von Stadtviertel oder aber eben auch Gemeinden digital abzugraden. Und deswegen sind wir genau an diesem Thema ständig unterwegs. Wie kann man die Menschen, die hier leben oder arbeiten, so am Stadtviertel verbinden und denen Mehrwerte geben, dass tatsächlich dort das Stadtviertel sowie die Menschen Mehrwerte haben? Ja. Das freut, also mich freut es auch, dass es so viel verändert hat. Also ich bin neulich mal hier durchs Werksviertel gelaufen. Das Werksviertel wächst und wächst und wächst. letztes Jahr ist das Riesenrad gerade noch gebaut worden. Jetzt ist das eine der Attraktionen in München. Auch eure gelben Telefonzellen fallen auf. Ich finde das einen genialen Trick. Ja, das freut uns. Um nicht so einfach so schnöde graue Displays irgendwo hinzustellen. Ihr habt in diese, damit sich das mal jemand vorstellen kann, in diese Scheiben von diesen gelben runden Telefonzellen quasi Displays eingebaut. Wie weit ist, ich erinnere mich, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, dass ja auch in Richtung Voice beziehungsweise Touch und sowas arbeiten. Wie ist es da weitergegangen, dass es interaktiv wird? Also das ist immer noch eine Entwicklungsstufe, eben speziell die Gestensteuerung, aber wir arbeiten eben mit Sprachkontrolle, Sprachsteuerung, speziell mit der Alexa-Technologie, um eben diese Telefonzellen interaktiver werden zu lassen. Das haben wir noch nicht rausgerollt, aber eben sind eben im Entwicklungsprozess, weil wir haben natürlich solche Themen wie Computer, sag mir, wo gibt es jetzt hier italienisches Essen? Mhm. Und soweit funktioniert es auch schon wunderbar, aber es gibt natürlich das Thema, dass es unter Umständen mehrere Auswahlkriterien dann gibt, die komplexer sind. Und das soll so einfach wie möglich, dass tatsächlich auch ein Besucher, der sich überhaupt nicht hier auskennt und überhaupt noch nicht mit Sprachsteuerung gesprochen hat, dass man den auch visuell unterstützt. Mhm. Und das ist noch so eine Baustelle, an der wir sind, eben diese visuelle Kopplung, was man auf dem Display sieht, mit der Sprachsteuerung. Und das ist ein Thema, aber ein ganz anderes Thema ist eben noch, wo wir eben auch sehr viel Mehrwerte sehen, ist, wie kann man die Menschen, die hier vor Ort etwas anbieten wollen, also ich nenne es mal Kleinstgewerbetreibende, aber eben Menschen, die auch Hilfe und Unterstützung benötigen, speziell auch Menschen, die vielleicht nicht mehr so mobil sind, Ältere, die Unterstützung brauchen. Mhm. Wie kann man denen Mehrwerte geben, dass die Menschen, die hier vor Ort eh schon sind und die Hilfe oder Unterstützung benötigen, digital zusammenbringen? Eben übers Portal, über die App oder eben auch über eine Plattform, um Services oder Dienstleistungen dann vereinfacht, einfach nach Hause zu holen oder einen Bringdienst für Essen zum Beispiel. Mhm. Deswegen ist das ein ganz wichtiges Thema, eben nicht nur fürs Werksviertel, sondern eben auch für Gemeinden. Wie schafft man die Menschen, die in so einem Ort sind und die Leistungen und Dienstleistungen, die dort auch schon sind, zusammenzubringen und diesen Hyperlocal-Ansatz tatsächlich mit Leben zu erfüllen, damit nicht die großen Ketten oder Amazons die ganzen kleinen Anbieter überrollen. Und wie wird das hier angenommen im Werksviertel? Weil wie gesagt, es wächst und wächst und wächst. Ja. Es kommen immer mehr Unternehmen hier rein, immer mehr Attraktionen hier rein. Also wir haben schon einige Learnings. Also das Webportal läuft jetzt seit über 3 Jahren. Da haben wir gelernt, dass wir überraschend hohe Zugriffszahlen haben. Da haben wir aber auch gelernt, dass die Informationen, die da drin sind, sehr, sehr wertvoll sind und auch gerne von Google indiziert werden. Okay. Das führt dann dazu eigentlich zum großen Standortvorteil. Sprich, stell dir vor, wir haben ja so eine Pop-Up-City mit den Containern. Du kommst da an und hast jetzt eine Dienstleistung, die du dir anbietest. Beispielsweise, wie es letztes Jahr im Herbst dann passiert ist, ein Fahrradreparaturladen, was es auch nicht so oft gibt. Und dann ziehst du da ein und kriegst deinen Eintrag quasi in dem Quartiersportal und wirst, weil dieses Quartiersportal so wichtig ist, sofort eigentlich indiziert auf die Stichworte Fahrrad, Ostbahnhof, Werksviertel. Mhm. Und damit hast du halt so einen Business Accelerator. Okay. Das heißt, das muss ich nicht rumsprechen, sondern du kriegst automatisch Kunden, die da reinlaufen, auch ich habe sie im Internet gefunden. Das ist der Nutzen quasi von der digitalen Plattform im Internet und der Nutzen der digitalen Plattform, die dann in diesen Telefonzellen beispielsweise dann auf einmal in echt vor einem steht und nachts leuchtet wie so ein Leuchtturm ist, dass ich dadurch hier Standortnachteile eben ausgleichen kann. Also ich bin jetzt hier Mieter und bin jetzt ums Eck mit meinem Restaurant. Mhm. Ja. Derjenige, der hierher kommt zum Essen, sich nicht auskennt, der sieht halt, was er sieht, sieht dann da Poke, da Thailänder, da Ding. Und dadurch, dass ich dann die digitale Fläche noch gleichzeitig habe und sage, ja, schau mal, hier ums Eck gibt es auch noch was, ist es wirklich signifikant, die Änderung, dass auch die Läden, die jetzt quasi jetzt keine Premium-A-Sichtbarkeit haben, sofort Business haben und gefunden werden, weil sie eben ein cooles Angebot haben. Und das ist schon bemerkenswert, finde ich. Ja, ich finde das auch klasse. Wann wird es ausgerollt in ganz München? Weil eigentlich ist das genau der Ansatz, den man in einer großen Stadt braucht. Weil ich finde irgendwas online, weil ich, keine Ahnung, ich brauche einen bestimmten Laden, da gehe ich was einkaufen und sage, jetzt habe ich Hunger. Ja. Jetzt will ich was essen. Der Trick an der ganzen Geschichte ist die Informationsqualität. Also und wir sind der Meinung, dass du diese Information, die wirklich lokal so hohe Relevanz hat, die kannst du eigentlich auch nur lokal erfassen. Mhm. Ja? Deshalb steigen ja dann eben die indizierten Informationsangebote aus, weil keiner interessiert sich dafür, wenn jetzt hier was ein Laden schließt, den mal zu löschen. Ja, weil das ist ja schon ein Staatsakt. Und dann steht man wieder irgendwo vor einer Baugrube oder vor einer leeren Tür und dachte, ich dachte, hier ist ein Club oder ich dachte, hier ist ein Restaurant. Mhm. Das ist auch wieder ein Geschäftsmodell, genauso wie die Juicer von den E-Scootern, mhm. dass man Agentensysteme oder incentiviert, dass ich da Informationen reinstelle und Informationen prüfe, dass ich wirklich auf einer Plattform weiß, okay, was da drin steht, das stimmt einfach und mhm. hat für mich in der Situation, in der ich jetzt bin, große Relevanz. Genauso der zweite Punkt ist dann nicht nur Informationen, sondern auch alle Services transparent zu machen, die jetzt für mich interessant sein könnten, sei es Mobilitätsservices, sei es Hilfeservices, ich muss einen Nagel in die Wand hauen, trau mich nicht, wer kann mir den Nagel in die Wand hauen, mhm. Flock jetzt auch gesagt, im sozialen Bereich, Mensch, wer kann mir denn was zu essen bringen oder wer kann für mich einkaufen gehen, wer kann mit meinem Hund Gassi gehen, wer kann meine Hemden bügeln und so weiter. Also das macht halt in der Stadt eine ganz neue Ebene auf und es kann wirklich Katalysator für komplett neue Geschäftsmodelle sein. Ja, das Wohnquartier ist ja gerade noch im Bau oder ist es schon fertig? Also hier im Werksviertel, ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, dass es hier in den nächsten 4 Jahren fertig ist. Ja. Also, vielleicht kurz für die Erklärung, also hier ist doch noch viel, viel Baustelle an vielen Stellen, aber trotzdem macht es Spaß hier zu sein, weil hier ist viel geboten. Es gibt Ecken, die sind schon quasi fertig und es gibt Ecken, dann läuft man noch zwischen Baggern und Baugruben rum. Ja, aber das ist ja auch kein Einzelfall. Also man kann hier sehr gut sehen, was für Nutzen das bringt in Quartieren oder in Stadtentwicklungen, die einfach einen ständigen Wandel haben. Mhm. Das schafft halt, also eine digitale Lösung schafft halt eine schnelle, gute Orientierung und sozusagen ein Upgrade für das Lebensgefühl. Mhm. Habt ihr jetzt eine Integration oder eine Kommunikation zwischen App und den Displays? Habt ihr darüber nachgedacht oder gibt es da was? Das gibt es schon aktuell. Also sozusagen die einfachste Form ist mit QR-Code, dass wir sozusagen QR-Codes generieren in der Display-App, in den mhm. Telefonzellen und somit die Verlinkung zur App machen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht schepper und wackel. Und das ist sozusagen der simple Weg. Und der nächste Weg wäre eben mit Beacons. Mhm. Aber dort muss natürlich immer gewährleistet sein, dass dann auf einem Gerät das Bluetooth aktiviert ist. Mhm. Und deswegen haben wir aber unseren Kernfokus auf Sprache und Gestensteuerung gestellt, um diese Interaktionsmöglichkeiten mit den Telefonzellen zu erhöhen. Mhm. Was ich aber noch ergänzend dazu sagen wollte, dieses Thema Mobilität mhm. ist etwas, was wir auch das letzte Jahr, das habe ich vorher nicht wirklich tief erwähnt, extremst versuchen auszuweiten, aber da sehen wir dann gleich wieder die Herausforderungen, dass es eben verschiedensten Datenquellen und Inhaber, die diese Daten sozusagen, obwohl es wir von Steuerzahler teilweise auch bezahlen, ich ja. nenne es mal die MVG, wo man nicht einfach die MVG-Daten so zugreifen kann, wie man eigentlich würde. Mhm. Aber wir sind dann schon am Arbeiten dran, genau um eben zum Beispiel herauszufinden, wo sind hier die nächsten Busstellen und wann fährt der nächste Bus, der mich nach Hause bringt mhm. oder vice versa. Und das sind eben alles so kleine Themen, wo man merken, es geht alles viel langsamer, als man sich wünscht. Ja. Und es gibt immer irgendwelche Hürden, die teilweise künstlich sind, wo die Politik was ändern könnte, wo aber eben auch die Städte sehr stark gefordert sind und noch nicht genauso wissen, wie man sie alle angeht. Mhm. Also zum Beispiel dieses Thema Datenqualität. Es wäre eigentlich ein Thema, was eine ganze Stadt eigentlich als Ziel der Digitalisierung haben sollte, bereinigte, hochaktuelle Daten zur Verfügung zu stellen, um eben den Menschen, den Bürgern, die dort leben, tatsächlich Mehrwerte bieten zu können, weil man sich auf die großen Player wie Google eben nicht wirklich auf dieser Hyperlocal-Ebene überhaupt nicht verlassen kann. Ja, das ist für die Großen, glaube ich, auch nicht so interessant. Also die wollen komplette Bild und nicht klein. Also von daher finde ich den Ansatz, gerade mit App und Webseite und lokaler Navigation und so, finde ich einen sehr, sehr guten. Hat natürlich ganz andere Probleme, als wenn man das auf eine große Stadt skaliert. Genau. Das heißt, ich brauche jemanden, der dieses Invest trägt, für den dieser Mehrwert, den man damit einführen möchte, sozusagen in die Zukunft überhaupt ermöglicht. Das erfordert eben auch ein Team, wie Markus gerade auch angeschnitten hat. Wer pflegt die Daten? Gibt es ein Incentive für Agenten, eben wie bei Choosern zum Beispiel, die auch vielleicht Geld bekommen oder was für ein Mehrwert eben auch immer, um eben die Daten Pflege zu motivieren und gleichzeitig eben auch die Relevanz der Daten kontinuierlich auszubauen. Der digitale Zwilling, der von der Stadt München so als Leuchtturmprojekt angetragen wird, der ist schon mal in die richtige Richtung, der muss aber noch mit Leben erfüllt werden, dass dann eben genau diese granularen Daten verknüpft werden mit der visuellen Darstellung. Ansonsten ist es nur eine schöne visuelle Darstellung. Genau, und vor allem müssen da die ganzen lokalen Anbieter, die müssen halt da Zugriff drauf haben und quasi ihren Datensatz mit einpflegen können und zur Verfügung stellen. Und pflegen. Pflegen ist immer das Wichtigste, deswegen gibt es zum Beispiel Open Source, den Open Source Gedanken in der Software. Da gibt es ja große Communities, die sind weltweit vernetzt und da wird dann eine Software halt nicht nur von 10 Leuten entwickelt, die alle in Deutschland sitzen, sondern halt von Tausenden, die weltweit verteilt sind. Community ist das Wichtigste in dem ganzen Thema. Ja, wir haben jetzt hier im Werksviertel gelernt, die letzten 4 Jahre, die Problematik liegt natürlich, also bei Software-Developern, so wie mir, ist es klar, ich denke so. Aber bei jemandem, der meinetwegen ein ganz kleines Restaurant oder Bistro hat oder eben, wie Markus vorher gehört hat, in der Pop-Up-City sind, Radlbauer. Die denken erstmal nur in ihrem Produktbereich und nicht unbedingt, was könnte ich jetzt und müsste ich alles tun, um digitales Marketing, um digitale Communities aufzubauen. Die haben diese Denkmodelle noch nicht und unter Umständen auch fachlich sind sie zu weit weg. Und das ist natürlich eine Hürde, dass es dann eben eigentlich jemanden bräuchte, der sozusagen jemanden begleitet, so einfach wie möglich an der Hand nimmt, um diese Digitalisierung dann tatsächlich in real umzusetzen in Form von, wo muss man Daten pflegen, wie pflegt man das oder als Service eben das genau anbieten. Das ist das, was wir hier am Anfang auch gemacht haben, weil wir gesehen haben, die ganzen Dienstleistungen, Agenturen, die können das alles, weil sie eben digital schon denken, aber jemand, der eben ein guter Koch ist, der denkt so noch gar nicht. Und das muss man eben mit Services unterstützen. Da fällt mir ein Zitat ein, ich saß neulich auf dem Podium mit jemandem vom Digitalministerium, aus dem Bayerischen, und die Dame hat gesagt, wir machen das diesmal mit Profis und nicht mit Beamten. Das schmälert natürlich im ersten Schritt das Dasein der Beamten, aber die Beamten sind halt Profis in einem anderen Bereich, nicht im Digitalisierungsbereich. Also die können sehr gut mit Gesetzen und Anforderungen und so weiter, was das angeht, umgehen. Das können die Digitalis nicht. Genau. Und ich denke, da muss es ganz einfach Kooperationen geben, Zusammenarbeit. Jeder macht das, was er am besten kann und dann kommt man irgendwo zusammen. Und unser Learning, wenn ich das noch kurz einstrahlen darf, ist tatsächlich, die Menschen müssen miteinander reden, um sie besser miteinander zu verstehen und gleichzeitig Hemmungen oder Ängste oder Hürden minimieren. Und deswegen ist so eine Veranstaltung eben wie dieser Hackathon, der von der Stadt München hier initiiert wird, dieser Open Data Hackathon, für uns genauso eine Veranstaltung, wo Menschen, ganz normale Bürger, Spezialisten, aber eben auch Beamte, die aus der Stadt kommen, zusammentreffen, miteinander sprechen, sich austauschen und somit Verknüpfungen herstellen können, die einen Mehrwert bringen. Mhm. Und sowas braucht es eben mehr und meines Erachtens öfters als einmal. Genau, jetzt haben wir ganz viel über die Historie gesprochen und was gerade stattfindet. Wo geht's hin? Wie geht's weiter? Mhm. Also wir speziell versuchen dieses ganze Thema Smart City, das ist sozusagen unser Kernthema, weiter auszuspannen, weil wir eben sehen, dass Städte wie die Stadt München ein riesen Magnet hat und super attraktiv ist für viele Menschen, deswegen strömen viele Menschen hin. Mhm. Ein viel größeres Problem haben wir am Land, wo eben Dörfer, Gemeinden eher aussterben. Also weil sie eben nicht mehr so attraktiv sind, weil die Jungen eben an die Stadt wollen. Und genau da sehen wir ein riesengroßes Potenzial eben auch von Digitalisierung und Smart City Lösungen, eben dann die Gemeinde oder die Community smarter zu machen, um dort vor Ort das Leben einfacher, attraktiver auch für die Anbieter zu machen und gleichzeitig mehr Services einzubieten, speziell auch für ältere Menschen, die nicht mehr so mobil sind. Das ist sozusagen einer unserer Themen, die wir hier anstreben, für die Zukunft weiter auch die Länder und Gemeinden anzusprechen, um mit Digitalisierung ganz nachhaltigen Nutzen einzuführen. Okay. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt schon ziemlich am Ende. Gibt es noch was, was ihr konkret sagen wollt? Ja, wir freuen uns. Also wir sind jetzt ja auch schon seit 3 Jahren quasi dabei in der Szene und es freut uns dieses Momentum, dass es eine sehr offene Community ist, dass alle was bewegen wollen und dass es gerade wird heute auch wieder sichtbar in die richtige Richtung geht. Und für München freut mich am allermeisten, dass die IAA nach München kommt, weil da bin ich auch gespannt. Das wird ein Mega-Kicker zum Thema Smart Community, weil hier die Welt dann hierher kommt und auf München schaut und guckt, was die Stadt und was die Automobilhersteller und andere Dienstleister auf dem Kasten haben, um Mobilität zu lösen. Genau, da bin ich gespannt, wie die beiden Lokalpatrioten da sich präsentieren auf der Messe. Ja. Dann bedanke ich mich. Bitteschön. Ich freue mich, jedes Mal wieder mit euch zu sprechen und vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr wieder. Ja, jo, gerne. Ich wünsche euch weiter viel Erfolg. Dank. Ja, danke. Okay. Tschüss. Tschüss. Ciao. Herzlich willkommen bei mir hier im Podcast-Studio auf dem Open Data Day Hackathon. Wer seid ihr? Wir sind Entast. Wir sind das Team von Entast. Mhm. Und was macht Entast? Wir bringen Menschen zusammen, die eine Leidenschaft haben für etwas und Menschen, die sich für etwas Neues interessieren, mal etwas ganz Neues ausprobieren möchten. Okay, jetzt habe ich ja eure Visitenkarte hier vor mir liegen. Da steht drauf, das soziale Offline-Netzwerk. Richtig. Was kann ich mir konkret darunter vorstellen? Das ist für mich alles so, also ich bin ein digitaler Nerd, für mich ist alles digital, offline gibt es für mich quasi nicht. Was kann ich mir darunter vorstellen? Das ist eine Frage, die wir so oft hören, auch so gerade Facebook und so, da sagen die Leute, ja, was unterscheidet euch jetzt von Facebook und den ganzen anderen Dingen, die es so gibt auf dem Markt? Wir bringen die Leute dazu, sich im richtigen Leben zu treffen. Also nicht, wir sind nur ein Türöffner. Okay. Über uns lernen die Leute sich kennen. Und wir sind so eine Art Icebreaker, so würde ich uns bezeichnen. Ja, also wir sehen immer häufiger, dass Leute irgendwie mit dem Handy durch die Gegend gehen und ihr reales Leben auch auf virtuelle Plattformen verlagern und wir wollen diese Technologien nutzen, um die Menschen wieder im realen Leben zusammenzubringen. Das heißt, nach Interessen zusammenbringen oder wie stelle ich mir das vor? Eigentlich kann sein, aber in der Regel sind wir, dass wir sagen, jeder hat irgendeine Leidenschaft, irgendeine Begeisterung für irgendetwas. Nehmen wir mal dich, Thorsten, als Beispiel. Ja. Für was kannst du dich begeistern? Ja, fürs Podcasten, das ist eindeutig. Ja, ganz klar, ja. Gibt es da daneben noch irgendetwas? Ja, ich bin halt sehr gut digital vernetzt und absoluter Digitali. Also ich begeistere mich, fürs Bogenschießen begeistere ich mich natürlich auch. Also da, das ist ein Thema. Wie fühlst du dich, wenn du das, wofür du dich begeisterst, zum Beispiel das Bogenschießen oder auch das Podcasten, wenn du das damit jemanden anstecken kannst, wenn du merkst, da springt ein Funke über. Ja, großartig. Das ist das, was man ja eigentlich will. Genau, das ist ein großartiges Gefühl und darum geht es uns, dieses Gefühl zu erzeugen. Jeder, der Mitglied wird in unserer Community, der begeistert sich für irgendetwas. Das kann das Bogenschießen sein, das kann das Podcasten sein, in meinem Fall ist es das Kajakfahren oder ein philosophisches Gespräch, das ich gerne führe, mit egal wem. Ich freue mich einfach nur, wenn jemand zu mir herkommt und sich für mich interessiert und meine Leidenschaft, meine Begeisterung und ich da etwas weitergeben kann. Und zum anderen ist es auch so, dass ich am Morgen aufstehe, mir die App anschaue, durchscrolle und mal sehe, okay, dafür könnte ich mich interessieren, möglicherweise. So Ende der Woche, zum Beispiel fürs Podcasten. Da habe ich vorher eigentlich mich noch nie so wirklich mit beschäftigt, wenn ich ehrlich sein soll. Mhm. Bogenschießen habe ich mal als Kind gemacht. Wäre auch interessant für mich, das mal wieder zu machen, zum Beispiel. Ich könnte mich sozusagen also jetzt allein durch das, was du gerade gesagt hast, für diese zwei Dinge schon begeistern. Okay. Hätte dann aber jetzt, wenn ich zu Hause bin und nicht dir zufällig über den Weg laufe, gar keine Möglichkeit, so ein Gespräch mal einfach schnell zu initiieren. Wie unterscheidet ihr euch dann von diesen ganzen Communities? Also ich weiß, gerade im Bogenschießen gibt es ganz viele Communities, auch im Podcasten gibt es Communities. Also ich bin selbst Podcast-Patin, nennt sich das. Also wenn jemand sich für Podcasts interessiert, wenden sich die Leute an mich und ich helfe den Podcast aufzubauen. Und im Bogenschießen gibt es die Vereine und auch ganz viele Online-Communities. Wie unterscheidet ihr euch von denen? Unser Gedanke ist, dass wir nicht irgendwie eine spezielle Gruppe uns raussuchen, sondern dass man sich auch überraschen lässt von dem Angebot, das da ist. Wenn ich zum Beispiel die App aufmache und sehe Bogenschießen, denke ich mir, oh cool, würde ich gerne mal wieder probieren, aber wäre ich jetzt von alleine nicht drauf gekommen, mich an jemanden zu wenden oder an eine Plattform zu gehen. Und genau das ist ein wichtiger Punkt, den wir erreichen wollen, dass man guckt, was gibt es in der Umgebung und hat man darauf Lust und was davon möchte man gerne mal machen und ausprobieren. Also ganz, ganz klar auch Location-basiert. Also wer in meiner Gegend ist Bogenschütze und hat Lust, mir das zu zeigen? Ja, und vor allem auch dieser Ausbruch, das, was Hannes gerade gesagt hat, dieser Ausbruch aus der Bubble, in der man sich ja normalerweise bewegt. Also wenn ich jetzt Bogenschütze bin, bewege ich mich halt in der Bubble der Bogenschütze und Leute. Einfach ausbrechen, unser Ziel ist Vielfältigkeit schaffen und durch diese Vielfältigkeit natürlich auch die Gesellschaft positiv zu formen, also Abbau von Stereotypen, dadurch, dass ich andere Menschen auch ganz anders kennenlerne. Was uns auch ganz wichtig ist, ist ein Generationsaustausch, dass wir sagen, okay, es gibt Ältere, die können sehr viel von ihrer Erfahrung an Jüngere weitergeben und Jüngere zum Beispiel können sehr viel von ihrer Energie an die Älteren weitergeben. Dass wir da sehr viel Austausch schaffen und auch Generationsaustausch wäre ein Beispiel dafür. Es kann aber auch ein interkultureller Austausch sein, zum Beispiel ein exotisches Essen oder was fallen dir noch so für Beispiele ein, Hannes? Da gibt es sehr viele Dinge, über die wir uns Gedanken gemacht haben. Ja, aber wie komme ich da ran? Also ich bin jetzt hier und ich möchte gern, ich ziehe jetzt zum Beispiel hier ins Werksviertel. Da wird ja jetzt ein Wohnquartier gebaut. Ich ziehe jetzt da ein und jetzt möchte ich einfach mal gucken, was gibt's hier so in der Gegend? Wie komme ich da ran? Genau, dann gibst du bei der App ein, dass du in der Atelierstraße was suchst und dann werden dir die Ergebnisse nach Entfernung sortiert angezeigt. Wie heißt die App? Ist es die Entast-App oder? Entast, genau. Okay. Die gibt's schon in den Stores? Noch nicht. Noch nicht? Die hat jetzt die Testphase erfolgreich durchlaufen und wir arbeiten jetzt noch das letzte Feedback ein, überarbeiten nochmal das Design und dann wird im April auch die Webseite schon soweit sein. Und dann wird die App auch im Play Store verfügbar sein. Wir haben eine Facebook-Seite und freuen uns über jeden Like. Da kann man dann auch nachverfolgen, wann es uns online gibt tatsächlich. Genau, vielleicht sagt ihr auch nochmal ganz konkret, wo es euch online gibt, wo man euch denn online findet. Also man findet uns auf www.entast.com und dann im Play Store. Okay, und das auch bundesweit oder ist es jetzt momentan erstmal auf Bayern oder München beschränkt oder? Man findet uns bundesweit. Wir werden natürlich unseren Fokus zu Beginn auf München legen, weil wir hier unterwegs sind, Leute kennen und das Ganze soll aber schon für ganz Deutschland auch funktionieren. Okay, das geht aber dann schon tatsächlich in die Richtung Community Building oder? Ja. Oder ganz konkret, wollt ihr gar nicht Community Building machen? Was verstehst du unter Community Building? Ja, das heißt, also wenn ich Leute kennenlerne, die irgendwas machen, wo ich mich für begeister, dann treffe ich mich mit denen immer öfter. Das heißt, es bildet sich darum automatisch wieder irgendeine Gruppe, irgendeine Community. Uns geht es eigentlich mehr darum, was die Leute danach machen. Also wenn sie sich über uns getroffen haben, ist uns gar nicht so wichtig. Wir wollen Vielfältigkeit schaffen und den Leuten die Möglichkeit geben, möglichst vielfältige Angebote wahrzunehmen und vielfältige Dinge auszuprobieren. Okay. Und wir zielen jetzt nicht darauf ab, dass sie sich dann, wenn die sich dann öfters treffen wollen, klar, freuen wir uns. Okay, also ihr seid nur die Vernetzer. Genau. Den ersten Schritt. So verstehen wir uns. Richtig. Okay. Das klingt sehr interessant. Ich denke, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Dankeschön. Wenn die App in München ist, dann werde ich mir die auch runterladen. Dankeschön. Da freuen wir uns drüber, ja. Genau. Habt ihr noch was ihr ganz konkret sagen wollt? Aufrufen. Ja, geht auf unsere Facebook-Seite, gebt uns ein Like, das hilft uns schon wahnsinnig. Seid dabei unter den ersten Usern. Ja, ihr könnt uns auch direkt anschreiben unter info@entast. Genau. Punkt com. Richtig. Oder bei Facebook einfach Entast eingeben in der Suche und dann kommt ihr auf unsere Fanseite. Und da freuen wir uns auch über Kommentare, vielleicht auch über Vorschläge. Wir entwickeln auch uns permanent weiter. Wir haben eine absolute Basisversion geschaffen und mit eurer Hilfe können wir diese Basisversion weiterentwickeln. Super, sucht ihr noch Tester, Beta-Tester oder ähnliches? Hättet ihr hier die Chance noch aufzurufen? Ja, auf jeden Fall. Also wir freuen uns wahnsinnig über Beta-Tester. Ja. Ja. Super. Dann auch an info@entast.com schreiben und ihr macht dann alles Weitere. Genau. Super, dann, ich bedanke mich, dass ihr hier wart. Klingt nach einem sehr, sehr interessanten Projekt. Ja. Und ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Eine Sache noch. Ja. Entast schreibt sich E-N-T-U-S-T. Genau, entust.com. Genau. Da kommt ihr auf diese Seite. Dankeschön, vielen Dank. Ja, danke. Hat mich sehr gefreut. Jo, tschüss. Ciao. Ciao. Gut, dann haben wir jetzt den nächsten Gast, den Johannes. Von dem Projekt Earth is Sexy, ein Spitzenname, wie ich finde. Vielleicht magst du uns mal kurz was zu dir erzählen und wie man zu diesem Projekt kommt, was das ist und wie man auf diesen geilen Namen gekommen ist. Ja, danke schön für die Begrüßung. Also ich habe 2017 an meiner Uni, wo ich Informatik studiere, bei einem Hackathon mitgemacht, ne? Also ein Programmierwettbewerb. Und da kam erstmals die Idee auf, dass ich eine App zu Klima- und Umweltschutz eigentlich machen möchte. Einfach aus dem Problem heraus, dass sehr viele Leute etwas tun möchten. Sie möchten irgendwas beitragen zu diesem Problem, möchten an sich selbst arbeiten. Aber es ist einfach schwer. Es ist schwierig, sich in all diesen Informationen zurechtzufinden, die richtigen Möglichkeiten zu finden. Und da kann ich jeden verstehen, der darauf keine Lust hat, der sich damit nicht auseinandersetzen möchte. Und die Idee war damals, eine Sammlung aus Fakten anzubieten, wo sich Nutzer informieren können, ja, alles so wissenschaftlich und trotzdem irgendwie kompakt aufbereitet. Und dazu dann Challenges, mit denen man dann aktiv werden kann, wo es ein paar Vorschläge gibt, was man tun kann. Und das war damals die Idee. Und da war ich mit meinen zwei Kommilitonen, wir haben das zu dritt gemacht, waren wir auch relativ erfolgreich. Wir haben damals den Hackathon Ende 2017 gewonnen. Und ich war von der Idee erstmal so begeistert, dass ich das weitermachen wollte. Hab dann über 2 Jahre, so lange hat es tatsächlich gedauert, eine richtige App draus gemacht. Ich mache es natürlich nicht Vollzeit, ich bin Student primär, aber 2 Jahre hat es gedauert. Und ja, um auf die Frage dann zu antworten, nach diesen 2 Jahren habe ich festgestellt, dass der Name, den wir damals ausgesucht hatten, Earth Plus Plus, war belegt von irgend so einem also halb dubiosen Yachtsteuerungssystem. Okay. Und die Chance genutzt, irgendwie ein bisschen was ausgesucht, was im Kopf bleibt, was anscheinend funktioniert hat. Auf jeden Fall. Ja, genau. Und, wir sind getriggert worden. Genau. Genau, und so kam es zu dem Namen Earth is Sexy. Passend dazu natürlich dann auch die geniale Domain earth.sexy. Hat man noch nicht alle Tage. Da landet man wahrscheinlich in sehr dubiosen Listings auch. Die Gefahr bin ich eingegangen, ja. Was macht konkret eure App oder deine App? Wir haben diese Anfangskonzepte mit Fakten und Challenges eigentlich ziemlich genau so übernommen, ne? Also es gibt eine ganze Sammlung an Karten, die über so grundsätzliche Dinge informieren. Wenn eine Karte einen besonders interessiert, dann kann man draufdrücken und kriegt mehr Details. Ja, dann kriegt man so richtig lange Texte mit Grafiken, mit Zahlen, mit Daten. Karten, ja. In welchem Zusammenhang? Also richtige Maps, also richtige Karten? Karten im Sinne von so Infokarten. So Infokarten. Okay. Ja. Und da kann man einfach so durchwischen, kann sich alles mal grob anschauen und dann in die Details gehen. Das ist auch alles so gut wie es geht mit den Ressourcen, die ich habe, recherchiert, also mit wissenschaftlichen Papern belegt. Da sind auch immer Links unten, die das alles belegen, wo man sich weiter informieren kann. Das ist genau so eigentlich in der App gelandet, wie wir es uns vorgestellt haben damals. Und die Challenges ähnlich. Die sind jetzt über einen gewissen Zeitraum immer gestellt, dass auch immer frische Sachen drin sind. Sind so auch ziemlich genau übernommen worden aus dem Konzept. Was wären das zum Beispiel für Challenges? Also zum Beispiel laufen jetzt noch 3 Tage lang, läuft eine Challenge, wo es darum geht, heizen zu lernen, sage ich mal ganz, ganz fies. Es ist nämlich deutlich schwieriger, richtig zu heizen, als man denkt. Mhm. Stimmt. Das Problem ist erstmal, ungefähr 2/3 von der Energie, die wir zu Hause verbrauchen, geht aufs Heizen alleine. Ne? Die paar Monate im Winter machen 2/3 vom Gesamtjahresverbrauch unsere Energie zu Hause aus. Der restliche Drittel ist dann Strom. Und wenn man da halt wirklich nur 1 Grad reduziert oder die Räume richtig lüftet oder die Rollläden runter macht abends, dann kann man da ganz schön sparen. Nicht nur Energie, sondern natürlich auch Geld. Also es lohnt sich doppelt. Das wäre so eine Challenge, die gerade läuft. Zum Beispiel die Heizung nicht aus dem Kalten gleich voll aufdrehen, sondern erstmal nur langsam andrehen, oder? Zum Beispiel. Mhm. Also so ein Standardheizkörper, die haben ja immer diese komischen Griffe dran, ne, die so ein bisschen geriffelt sind. Mhm. Was die wenigsten Leute wissen, ist, dass das tatsächlich Thermostate sind. Also ich muss nicht auf 5 drehen, um schnell zu heizen. Meine Heizung erkennt mit diesem Griff, ja, mit dem Thermostat, was da drin steckt, wie warm der Raum ist. Und wenn ich dann auf 3 drehe und der Raum ist kalt, dann heizt die tatsächlich genauso schnell, wie wenn ich sie direkt auf 5 drehe. Das ist das gleiche mit Klimaanlagen. Wenn ich die auf 18 Grad drehe, wird es trotzdem nicht schneller als 20 Grad. Exakt. Aber es wissen die wenigsten Leute, dass das in standardmäßigen Heizungen prinzipiell immer verbaut ist. Und darauf weist diese Challenge dann zum Beispiel hin, dass man da sich verbessern kann. Und es gibt es nur als App oder ist das genauso auch online auf der Webseite verfügbar? Das gibt es aktuell nur als App, leider auch nur für Apple-Geräte aktuell. Das ist einfach, ja, gerade ressourcentechnisch nicht anders möglich. Ich arbeite aber dann an eine Android-Version, dass es wirklich an alle Leute kommt, die App. Ich wurde vorhin auch schon gefragt, warum ich nicht eine Webseite gemacht habe stattdessen. Das ist irgendwie so aus der Idee heraus entstanden, dass eine App persönlicher ist. Ne? Also eine App habe ich immer in meiner Tasche am Handy dabei. Mhm. Da kann ich Benachrichtigungen bekommen. Ja, das ist einfach persönlicher. Und da glaube ich, ist die Chance, dass die Leute öfter reinschauen und sich öfter informieren, höher. Ja. Okay, wenn man sich einmal den Platz auf dem Homescreen erobert hat, dann genau. bleibt man da erstmal eine Weile. Genau. Und eben immer dabei. Und warum sollte ich mir jetzt die App runterladen? Was gibt mir das für einen Mehrwert außer Informationen und so einer Challenge? Genau, das sind erstmal die ersten beiden Dinge. Da kenne ich schon mal sehr viele Leute, die das sehr anspricht, die das sehr begeistert, wenn sie da schnell und einfach Informationen und Ideen bekommen. Aber es gibt dann auch noch eine Community, also wo man dann zusammenkommen kann. Da kann jeder Beiträge reinschreiben, da kann man Tipps teilen, ja, Ideen, Vorschläge, was einem so einfällt. Und dann gibt es da noch so ein Zusammenkommen, ein Aktivwerden. Ja. Gibt es da auch Ansätze in Richtung OER, Open Education Resources? Aktuell nicht, nein. Die Schwierigkeit, die ich aktuell habe, ist einfach die begrenzten Ressourcen, die ich habe. Also es gibt sehr viel, was ich mir vorstellen könnte, was ich mir wünschen würde für die App, was ich aktuell aber einfach alleine nicht umsetzen kann. Ja. Das heißt, du könntest jetzt hier aufrufen, wenn du noch Mitstreiter suchst. Wenn du noch Entwickler brauchst, kannst du aufrufen. Android-Entwickler höre ich raus. Genau, Android-Entwickler hören wir raus. Dann nutze ich die Chance einfach und rufe alle Android-Entwickler auf. Jeder, der irgendwie auch Lust auf so ein Projekt hat, das muss jetzt gar kein Android-Entwickler sein. Ich würde mich über jede Person freuen, die Lust hat auf so ein Projekt. Und ja, Vielleicht ergibt sich was. Interessant, also wir haben ja jetzt tatsächlich mit allen gesprochen hier und die beiden Themen, die sich herausschälen, sind Fahrrad und Umwelt. Und auch Fahrrad ist ja Umwelt. Und auch Fahrrad ist Umwelt, genau, und also tatsächlich auch in dieser Kombination. Mhm. Also ich glaube, du bist hier genau an der richtigen Stelle, um Kooperationspartner zu finden und zu schauen, da weiterzumachen. Ja, ich habe tatsächlich viele Kontakte heute ausgetauscht, also da werden sich durchaus Zusammenarbeiten ergeben, denke ich. Vielleicht ja. ist es tatsächlich auch ein neuer Mehrwert für deine App, wenn du aktuelle Location-Daten anzeigst, so Luftverschmutzung oder Ähnlichem. Genau, das wäre auch noch eine Idee. Es gibt tatsächlich eine App vom Umweltbundesamt, die das macht. Aber ja, solche Ideen fliegen bei mir überall rum. Da habe ich waren auch hier heute, sind heute einige Partner dabei. Also einfach mal anschnacken. Genau. Für die Android-Entwickler oder interessierten Leute bei uns, wie kann man dich kontaktieren? Gute Frage. Muss ich überlegen. Hast du auf Earth.sexy hast du bestimmt ein Impressum. Earth.sexy, ja, das Impressum ist so eine Sache bei mir. Da war ich ein bisschen schludrig. Auf jeden Fall in der App stehen die Kontaktdaten. Und natürlich jetzt für alle, die noch kein iOS-Gerät zu Hause haben, wäre wahrscheinlich am besten an earthissexy.app@googlemail.com zu schreiben. Das ist die offizielle Adresse aktuell für die App. Earthissexy.net. .app. .app, Entschuldigung. @googlemail. Genau. Alles klar. Das verlinken wir noch mit bei uns in den Shownotes. Also traumhaft. Wir machen immer ausführliche Shownotes zu jedem einzelnen Interview. Mhm. Und da kommt das mit rein und jeder kann dich kontaktieren. Super, ja, das freut mich sehr. Also ich finde es auf jeden Fall ein super Projekt, weil klar, das Thema ist heute auch sehr präsent und natürlich viele Menschen möchten gerne was tun, wissen aber nicht so richtig wo und deswegen finde ich das eine super Idee. Freut mich, dass es euch gefällt. Gut, dann bedanken wir uns, dass du bei uns warst. Vielen Dank. Ich habe auch zu danken für die Chance. Und wir werden dich weiter beobachten. Oh je. Das klingt jetzt wie eine Drohung. Das klingt wie eine Drohung. Ich berichte, wenn die Android-App fertig ist. Wunderbar. Bitte. Wir schreiben das dann auch wir können das vertwittern oder Ähnlichem. Genau. Zuschauer-App. Dann vielen Dank und viel Spaß heute noch. Dankeschön. Gut, dann sind wir wieder da. Wir sitzen jetzt hier mit Anna-Laura von Nordallianz. Magst du dich mal kurz vorstellen, wer bist du und was ist Nordallianz? Also, ich bin Anna-Laura. Ich leite die Geschäftsstelle der Nordallianz. Die Nordallianz ist ein kommunaler Verbund, der seit 1982 besteht, aus 5 Kommunen aus dem Landkreis München und 3 aus dem Landkreis Freising. Letzten Endes ist das so der nördliche Gürtel zwischen der Landeshauptstadt München und dem Flughafen. Und weswegen wir heute oder ich heute hier bin mit der Nordallianz, ist unser Luftqualitätsprojekt. Und zwar haben wir seit Oktober 2019 35 Luftqualitätssensoren bei uns in der Region, die Feinstaub, Ozon und Stickstoffdioxid messen. Und ich habe heute einen Datensatz mitgebracht, zusammen mit unserem Partner Havadava, die eben die Luftqualitätssensoren betreiben. Die haben auch in der Stadt München welche, in Freiham. Und Idee dahinter ist, sozusagen den Hackenden, nenne ich sie, Hacker, die Daten zur Verfügung zu stellen, mit der Frage versehen, wie können wir Bürger, aber auch Gemeinde oder Stadtmitarbeiter für das Thema Luftqualität sensibilisieren, wie können wir sie motivieren, die Luftqualität zu verbessern und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dazu habe ich eben gerade die Aufgabenstellung vorgestellt und unseren Datensatz. Und jetzt gerade sind die dabei, unten was zu entwickeln. Das heißt, ihr habt tatsächlich schon Messdaten da. Wie lange messt ihr schon? Seit Oktober messen wir. Okay, das ist ja schon einiges dann. Mhm. Klar, das Ganze hat natürlich immer am Anfang so ein bisschen Kinderkrankheiten, dann fällt mal einer aus oder so. Mhm. Aber im Prinzip haben wir jetzt einen Datensatz. Ich glaube, der Datensatz, den die unten haben, ist, glaube ich, auch der von seit Oktober. Wie viele Sensoren habt ihr da? 35. Und das basiert tatsächlich auf diesem kompletten Open-Source-System von Havadava oder habt ihr noch eine eigene Entwicklung mit Havadava zusammen gemacht? Also, das ist das System. Also Open-Source ist es nicht, was Havadava hat. Also nur die Daten sind, okay. Genau, da die Daten. Verwechselt. Genau. Genau. Wir haben genau die Sensoren. Wir haben aber noch ein anderes, ein Cockpit angeschlossen, also ein, letzten Endes eine Website, wo man die Daten ablesen kann. Von Urban Institute heißen die. Und da haben wir das Ganze visualisiert. Und das ist, wie ich finde, auch sehr, sehr schick geworden. Dort kann man eben mit der Zielrichtung Bürger, kann man dort eben sehen, wie ist die Luft wo, mit einem relativ simplen Tacho. Und inzwischen haben wir auch Schilder zum Beispiel aufgehängt, also in der Stadt wirklich oder in den Kommunen hängt dann ein Schild, hier hängt ein Luftqualitätssensor mit einem QR-Code drunter, den du dir einscannen kannst und kommst dann eben auf die Website. Und Bürger können jetzt bei euch einfach so mitmachen und sagen, ich will so einen Sensor auch bei mir aufstellen oder habt ihr die gezielt in den Gemeinden verteilt? Das geht leider nicht, weil dazu ist es zu kompliziert, weil du brauchst eine Steckdose zum Beispiel, die hängen an der Weihnachtsbeleuchtung. Die Verwaltungen haben jeweils, wir hatten einen Workshop gemeinsam im Frühjahr letzten Jahres. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, wo das Sinn macht, die eben aufzuhängen, dass wir eben eine ganz gute Abbildung haben und sich nicht als auch irgendwie zu viel Overlap ist, also ne, dass es ein bisschen verteilt ist. Und haben jetzt eigentlich ein ganz gutes Netz so bekommen. Und die sollen jetzt erstmal dann da an der Stelle bleiben. Okay, arbeitet ihr auch mit, die heißen jetzt Airroar, früher hießen sie Luftdaten.info, aber mit denen zusammen, die Stuttgarter sind das? Genau, die Luftdaten, genau, die sagen mir was auf jeden Fall. Nee, noch nicht. Das ist aber auf jeden Fall was, was ich persönlich super interessant finde. Und ich weiß nicht genau wie, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, eben die Daten dort irgendwie auch mit reinzuspielen. Ja, also ich denke, aber dabei kriegt das hin. Genau. Die haben ein ziemlich großes Sensornetzwerk. Auf jeden Fall. Ich habe selber bis vor kurzem einen Sensor am Balkon gehabt, der ist jetzt kaputt. Ach nee. Deswegen frage ich nach Hammerdava, ob er da, ob das verfügbar ist. Die haben eine ganz große Community auch dran, die dann mit den Daten tatsächlich auch was tun. Ja. Und vielleicht kann man sich da gegenseitig irgendwie bereichern. Unten sitzt auch einer, der sagt, er hat was auch immer in Stuttgart mit dem Projekt zu tun gehabt. Und der sagte direkt, und der bastelt da gerade unten drin rum, er fände es cool, wenn man jetzt, man hat zwei Sensoren und wohnt da jetzt aber dazwischen oder befindet sich einfach dazwischen. Und der programmiert gerade sozusagen eine Anwendung, dass man dann eben das weiß, wie der Wert ungefähr dazwischen ist. Also eine Interpolierung. Ja, Durchschnittswert geht da nicht immer. Genau, das ist halt so eine. Oh, das ist cool. Eine Annäherung, das wird natürlich keine finale Geschichte sein. Also die Daten, die wir sowieso ja sammeln, es sind keine 39. Bundesemissionsschutzverordnungskonformen Sensoren, weil die gibt es nicht in dem Preissegment. Das sind diese ganz großen vom Landesamt für Umwelt. Die immer an den falschen Stellen stehen. Genau. Das ist eben der Vorteil von kleinen, schnellen Sensoren, also schnell zu installieren Sensoren. Genau, und jetzt, er gerade schaut jetzt eben, dass er schauen kann, wie können wir noch die Flächen dazwischen irgendwie ausfüllen. Stellt ihr die Daten generell Open Source oder habt ihr jetzt bloß den Datensatz mitgebracht, damit die Hacker so ein bisschen was drumstehen können? Die kann man sich runterladen über unser Dashboard. Ist auch mit API, dass ich die dauerhaft abgreifen kann? Nee, nicht mit API, sondern mit Download über CVS-Dateien. CSV. Ihr seht schon nicht. Okay, dann gleich eine Anregung, da gerne eine API zu bauen, dann gibt es mehr Beteiligte. Besser, ne? Man kommt aber auch an die API dran. Okay. Hat sich eben auch besagt, da unten war direkt, sehe ich jetzt hier, kann ich mir das runterladen? Ach nee, dann, guck mal, hier ist ja die API. Flupp. Also man findet es anscheinend. Okay, wo findet man das Ganze denn, wenn man es denn sucht? Genau, unter nordallianz.de/Luftqualität. Okay. Das ist easy. Das ist leicht. Ist aber nochmal ein Link drin. Kann man denn Unterschiede feststellen, wenn wir jetzt beispielsweise Halbergmoos neu fahren, die noch ein bisschen näher am Flughafen sind als jetzt Oberschleißheim oder Unterföhring, gibt es da Unterschiede? Also ich muss sagen, wir sind in der Auswertung und in der du hast ja so grundsätzlich in der Luftqualitätsforschung oder Analyse hast du eigentlich immer so ein bisschen zwei Phasen. Du schaust zunächst mal, okay, was passiert und dann probierst du den Grund rauszufinden. Und Grund ist immer recht schwierig, das wirklich zu sagen. Jetzt aktuell ist es so, dass die Werte überall eigentlich nicht schlecht sind. Du hast teilweise in Richtung Flughafen doch nochmal höhere Feinstaubwerte, wenn ich das jetzt gerade richtig wiedergebe, so aus meinem Gedächtnis. Das hast du schon, aber wir sind jetzt, was den European Air Quality Index angeht, der ja bei uns abgebildet wird, sind wir eigentlich im grünen Bereich. Das wäre die nächste Frage gewesen, ob es da bei den Grenzwerten, die da Genau. Wie gut auch immer die festgelegt sind, ob man da genau, das ist auch ein bisschen die Schwierigkeit bei dem Thema Luftqualität. Du hast halt unfassbar viele verschiedene Grenzwerte. Du hast einen Wert von der WHO, du hast was von der EU und du hast natürlich auch noch diese deutschen Werte einfach von der Bundesemissionsschutzverordnung. Und die geben auch alle ein bisschen was Unterschiedliches vor. Okay, ist das euer einziges Projekt, was ihr momentan habt in der Nordallianz oder habt ihr noch andere Projekte? Nee, was ich zum Beispiel gerade auch noch gerade dran bin, ist das Thema Fahrradkarte. Wir haben eine Fahrradkarte auf Papier. Mhm. Okay. Und da ja Verkehr ist generell unser Überthema aktuell und deswegen auch die Fahrradkarte zum Beispiel und wir sind dabei, die Karte zu aktualisieren und wollen auch gerne da mit einem digitalen Feature sozusagen auch starten. Ist noch nicht ganz sicher, wie wir es machen, aber das ist gerade ein wichtiges Projekt. Fahrrad, da hast du ja hier jede Menge Anknüpfungsmöglichkeiten. Wir hatten heute schon zwei Interviews mit zwei verschiedenen Leuten, die was mit Fahrrad machen. Genau. Ja. Und auch die OpenStreetMap-Community ist hier vertreten. Ja. Die treten zwar nicht auf, aber da denke ich, da kriegt er Daten. Da kriegen wir was hin, ne? Ja. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Genau. In dem Kontext auch, wir würden auch gerne MVG-Räder noch weiter ausbreiten bei uns in der Region, da sind wir auch in Gesprächen. Das ist auch noch so ein Thema von mir. Da hat sich ja tatsächlich die MVG jetzt geöffnet und gehen in Land. Ich wohne im Randbereich, gerade nicht mehr München. Genau. Und da wird tatsächlich auch in diesem Jahr noch MVG-Rad bei uns im Örtchen zur Verfügung stehen. Ja, cool. Ja, das ist auf jeden Fall super. Ja, da sind wir auch dran. Das ist richtig spannend. Was jetzt auch echt cool ist, es gibt auch aus den Rathäusern selber Initiativen in Richtung Lastenfahrräder zum Beispiel. Das ist auch so ein Thema. Wir planen im April eine Veranstaltung zum Thema Radverkehrsförderung in Betrieb und Kommune. Da wird es jetzt nicht so sehr, doch wahrscheinlich auch digital zugehen, wird auch ein bisschen Schnittmengen haben. Aber da wird dieses Thema Lastenrad und Fahrradverkehr auch nochmal eine größere Rolle spielen. Ja. Genau. Ja, schön. Ja. Gibt es noch was du konkret sagen möchtest, wenn du jetzt gerade die Chance hast, hier im Podcast Aufrufe? Brauchst du Unterstützung? Also generell würde ich mir einfach wünschen, dass das Thema Luftqualität also wirklich einfach in den Köpfen mehr ankommt und nicht so viele absurde Autofahrten innerhalb von Orten geschehen würden, was, glaube ich, doch echt der Fall ist. Und wir sind alle dafür zuständig, dass es mit unserer Umwelt, unserem Klima besser wird. Und es gibt doch viele, viele Möglichkeiten, dort sich da aktiv zu engagieren. Und es ist auch gar nicht so kompliziert. Und da würde ich mir einfach so den Appell an alle irgendwo richten. Und ja, vielleicht noch so als letzte Message. Wir haben eine Wanderausstellung, eine Infobox, eine mobile Infobox, die tourt gerade durch die Nordallianz-Kommunen. Und die ist jetzt in Eching als nächstes. Und danach in Garching und dort haben wir auch ein großes Luftqualitätsquiz mit den Schülern. Genau, und wer sich dafür interessiert, kann gerne nochmal auf der Website nachschauen, da steht alles zur Wanderausstellung. Und ja. Genau, dann vielleicht nochmal, genau, vielleicht nochmal kurz den Namen der Webseite zu sagen, das kann man nicht oft genug sagen, sowas. nordallianz.de. Wunderbar. Eventuell noch / Luftqualität. Okay. Taed. AE, genau. Ja, vielen Dank, dass du bei uns warst. Gerne. Schön von dir wieder zu hören und vielleicht trifft man sich wieder. Finde ich super. Alles danke. Klar. Vielen Dankeschön. Dank. Willkommen bei uns hier im E-Government Podcast Studio. Wer seid ihr? Ihr seid Wiederholungstäter. Ja, wir waren letztes Jahr schon dabei beim Open Government Day. Letztes Jahr unter dem Namen Bike Solutions und dieses Jahr unter dem Namen Upright. Es hat sich viel getan in dem Jahr. Bike Solutions ist nicht mehr, Upright ist etwas genereller und jetzt mittlerweile auch ein geschützter Name, den wir verwenden und ausschließlich wir verwenden dürfen. Wie kam es zur Namensänderung? Ja, wir haben mit dem anderen Namen kleine rechtliche Schwierigkeiten gehabt und da haben wir eine gewisse Sache übersehen, das natürlich in unserer Schuld war, aber schlussendlich mit dem Namen Upright sind wir sowieso wesentlich glücklicher wie mit Bike Solutions und ja, schlussendlich hat das da schon im Guten aufgelöst. Aber vielleicht fangen wir einfach mal ganz vorne an, erzählt mal ganz kurz, was ihr so macht, was Upright tut und was ihr da so macht. Genau, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Fahrradverkehrsdatenerfassung zu machen. Weil in der Form, wie wir das machen, gibt es das noch nicht. Es gibt so gut wie gar keine oder nur sehr, sehr limitiert Daten zum Fahrradverkehr. Und gerade jetzt in der Zeit, wo Fahrradverkehr immer mehr entkommen ist, es vergeht fast keine Woche, wo neue Zeitungsartikel zum Fahrradverkehr oder neue Beschlüsse zum Fahrradverkehr gemacht werden. Und da braucht es eben die Daten, um da auch sinnvolle Planung zu machen. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass ohne Daten man da Entscheidungen nur vom Gefühl her oder von einer politischen Agenda her treffen kann. Und wir wollen das Ganze einfach mal ein bisschen von einer neuen Seite betrachten, versachlichen, um das so zu ermöglichen, wie das im Autoverkehr schon ganz lange gang und gäbe ist. Das heißt, ihr setzt immer noch auf diese Hardwarelösung, die man an sein Fahrrad ranbaut? Genau, wir haben immer noch den Tracker. Es ist im Prinzip ein kleines Gerät, was man sich ans Fahrrad machen kann. Und dann werden die Routen, die man fährt, aufgezeichnet mit im Prinzip Positionsdaten und haben noch ein paar extra Sensoren drauf, die dann Beschleunigung zum Beispiel messen, um dann ein sehr gutes und detailliertes Bild geben, wie man gefahren ist, wo vielleicht Schwierigkeiten waren auf der Route. Genau. Und euch gibt es jetzt, glaube ich, so anderthalb Jahre, zwei Jahre so ungefähr. Genau. Da sind ja jetzt schon einige Daten angefallen. Wie verarbeitet ihr die? Gibt es da inzwischen auch ein Businessmodell, die Daten weiter zu verkaufen oder an die Stadt quasi abzugeben oder mit der Stadt zusammenzuarbeiten in dem Bereich? Ja, das ist die andere große Sache, die sich geändert hat, also neben unserem Namen, ist im Prinzip unser Geschäftsmodell oder unsere Herangehensweise, wie wir jetzt wirklich die Daten erheben und dann auch verkaufen an die Städte. Und zwar, wir haben angefangen damit, mit der Idee, die Tracker direkt zu verkaufen an die Fahrradfahrer. Die tracken dann und dann haben wir im Prinzip die Datenbasis, die wir dann weiter verarbeiten können. Das hat sich als recht schwierig herausgestellt, einfach auch wegen dem, dass so ein Produkt zu entwickeln halt sehr teuer und sehr viel Aufwand ist und viele Auflagen man dann noch erfüllen muss, was das Ganze schwieriger macht. Und unser jetziges Modell ist, dass wir so gehen, dass wir im Prinzip Kampagnen mit Städten machen, die dann eine fixe Anzahl von Trackern mieten können. Wir verteilen die oder die verteilen die für einen bestimmten Zeitraum. Dann wird getrackt und aufgezeichnet und dann am Ende analysiert, sodass die Stadt da auch dann sinnvolle Informationen hat und am besten Fall dann halt auch spezielle oder genaue Handlungsvorgaben von uns kriegt oder nicht Vorgaben, aber Empfehlungen, was man machen könnte. Okay, und wie kann ich mir die Daten vorstellen, die da jetzt aktuell schon angefallen sind oder die überhaupt anfallen? Was messt ihr denn alles? Wir haben eine sehr präzise Ortung mit dem Tracker ermöglicht. Klar, das ist auch mit dem Smartphone möglich, aber nicht in dieser präzisen Form. Gerade wenn sich jetzt ein Objekt bewegt, so wie das Fahrrad, kann man sehr präzise auf Geschwindigkeit und auf eine Ortung zurückrechnen. Zusätzlich erheben wir also technische Daten mit 26 Hertz, 26 Mal in der Sekunde, den anfallenden Beschleunigungswert am Fahrrad in drei Achsen und die Drehgeschwindigkeit. Mit der Beschleunigung beispielsweise kann man auf die Straßenqualität zurückrechnen, weil natürlich die Erschütterungen sich in Beschleunigungen auswirken und mit der Drehgeschwindigkeit auf Ausweichmanöver und somit auch irgendwo auf objektive Gefahrenpotenziale. Ich erinnere mich, ihr hattet irgendwas von Unfallmelder oder Unfall, wenn ein Fahrrad stürzt, dass man das schnell melden kann. Hattet ihr letztes Jahr erwähnt. Habt ihr da in die Richtung was weitergemacht? Aktuell ist für uns der Fokus die Entwicklung vom Tracker und da natürlich Pilotkunden an Land zu ziehen. Und wir fokussieren unsere Entwicklung sehr stark darauf, was die Stadt schlussendlich will. Aktuell sind Unfallmeldemöglichkeiten über die App nicht gefragt, muss man sagen. Und deshalb ist das jetzt eine Formel auf Hold. Aber natürlich unsere Vision, die neuen Wege der Verkehrsdatenerhebung zu generieren, da ist das natürlich durchaus enthalten. Okay, wie viele von euren Trackern sind aktuell unterwegs? Aktuell haben wir drei Prototypen, die jetzt hauptsächlich auf unseren Fahrrädern unterwegs sind. Und das Produkt da war quasi, den Prototyp quasi so weit entwickelt, dass wir auch sagen können, okay, morgen bestellen wir 100 oder 1000 Stück. Okay. Das ist dann natürlich eine Geldfrage. Super. Und ihr macht immer noch mit dem LoRaWAN oder habt ihr da jetzt andere Technologien entdeckt? Davon sind wir aktuell wieder weg. Mhm. Auch aus dem Grund, ich hatte schon angesprochen mit den Kampagnen, dass es da halt einfacher ist, wenn man nicht an so eine Technologie gebunden ist im Prinzip. Wir machen es jetzt einfach mit einer App, die sich mit dem Tracker bei Bluetooth verbindet und dann kann das Smartphone entweder live das über wenn man mobile Daten hat, das hochsenden oder auch einfach im Nachhinein, wenn man mit dem WLAN verbunden ist, das einmal synchronisiert mit dem Server. Okay. Wie geht's bei euch weiter? Bei uns war letztes Jahr, wie gesagt, ein spannendes Jahr. Wir haben den Innovationspreis der Stadt München gewonnen, mit Crowdsourcing eben Daten zu sammeln und dann für einen guten Zweck in der Stadt bereitzustellen. Und da haben wir mit einem dreimonatigen Inkubationsprogramm Xpreneurs von der Unternehmertum natürlich 3 Monate Vollzeit an unserem Startup arbeiten können. Das war von September bis Weihnachten. Und es ist natürlich massiv, was jetzt in der Zeit weitergegangen ist. Wir haben das Glück, dass wir jetzt weiterhin Büromöglichkeit und Co. gestellt kriegen, dass wir es weiterhin Vollzeit betreiben können. Ja, großartig. Und in diesem Jahr ist natürlich für uns einfach ein valides Business aufzustellen, der größte Fokus. Mhm. Wir wollen dorthin kommen, dass wir wirklich ernstzunehmender Anbieter für diese Radverkehrsdaten sind und das nicht nur in München, sondern auch in anderen Städten Deutschlands. Kann ich mir gut vorstellen, gerade die Stadt München kooperiert ja gerade mit Nürnberg und Augsburg. Und Regensburg auch. Vielleicht ergibt sich da noch was. Ja, quer durch Bayern ist für uns natürlich super Heimvorteil. Genau. Also ich finde euch auf jeden Fall cool. Ich wünsche euch weiter viel Erfolg. Vielen Dank. Habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt, ganz dringend? Na, aktuell. Wir sind super glücklich. Wir freuen uns auf den Sommer und hoffen, dass wir viele, viele Radler in der Münchner Stadt radeln sehen. Und ja, auf unserer Homepage upright.io kann man sich für ein Newsletter anmelden. Da werden immer die aktuellen Informationen geteilt. Mhm. Alle 3 Monate kommt wieder mal ein neuer raus. Und ja, sollte es jemanden interessieren, uns zu folgen, unsere Geschichte und Entwicklung weiter zu verfolgen, dann würden wir uns darüber freuen. Und wenn einer mit Geld kommt und euch Geld ranwerfen wollt, seid ihr wahrscheinlich auch nicht traurig. Ja, das nehmen wir immer gerne. Natürlich. Okay, dann vielen Dank, dass ihr da wart und wir hören uns wieder. Vielen Dank auch. Danke. Tschüss. Ciao. Ja, herzlich willkommen bei uns im Studio. Ich habe wieder einen neuen Gast. Matthias ist auch wieder da. Hallo. Wer bist du? Hallo, ich bin Martin. Ich habe eine App entwickelt, die ich euch gerne vorstellen würde heute. Das Ganze lief im Rahmen von Apps for Muck, einem Förderprogramm von der Stadt. Und da würde ich euch heute gerne ein bisschen mehr darüber erzählen. Okay, die Firma, für die du hier bist, ist WISC, wenn ich es richtig verstanden habe? Genau, das ist die WISC GmbH, die steckt dahinter. Mhm. Genau, ich bin Geschäftsführer der WISC GmbH und habe die App federführend entwickelt. Okay, was macht ihr sonst noch so, außer dieser App? Also wir sind hervorgegangen aus einem Startup, das von der TUM gefördert wurde. Wir hatten eine Zeit lang hier im TUM-Inkubator in Garching unser Büro und damals eben auch unsere Firmengründung mit einem ganz anderen Projekt. So ist es halt manchmal im Startup-Bereich, du startest mit was, stellst irgendwann fest, okay, ganz so, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat, läuft es nicht und justiert sich da neu. Mhm. Und das war dann eben auch die Chance, die ich ergriffen habe mit dem CityWise-Projekt. Ursprünglich hatten wir ein ganz anderes Projekt, es ging in der Gastronomie, haben wir uns bewegt. Und zwar haben wir ein System entwickelt für Kantinenkassen, das autonom Speisen identifiziert und zur Abrechnung bringt. Also eine volle autonome Kantinenkasse. Okay. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt über deine App, mit der du hier bist. Ja. Was ist das für eine App? Das ist eine Community-App für Münchner Radfahrerinnen und Radfahrer. Und die App bietet die Möglichkeit, sich auszutauschen über besondere Orte. Das können zum einen eben positive Orte sein, in der App als City Star bezeichnet. Das ist bewusst sehr breit formuliert. Mhm. Das heißt, es kann der tolle neue Fahrradweg sein vom Haus. Das kann ein Biergarten sein, der besonders fahrradfreundlich erreichbar ist. Das heißt, da sind der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und zum anderen das Gegenstück, eben die Gefahrstelle. Da kann der User darauf hinweisen, okay, hier gibt's in meiner Nachbarschaft ein gefährliches Schlagloch. Das wollte ich schon immer mal darauf hinweisen und auf die Weise auch die Rückmeldung von der Community bekommen. Wie denken eigentlich andere Nutzer darüber? Bin ich der Einzige, den das stört? Oder eben über die integrierte Like-Funktion gibt es auch andere Nutzer, die sich an diesem Schlagloch hier stören. Okay, wie heißt die App? Die App nennt sich Citywise. Citywise. Ist ab heute verfügbar im Early Access. Das heißt, ihr seid alle herzlich eingeladen, die App sofort runterzuladen. Mhm. Aktuell nur für Android verfügbar, ab April dann auch für iOS. Und einzelne Features sind noch nicht freigeschaltet, deswegen eben die aktuelle Beta-Version. Und in den nächsten Wochen rechne ich damit, dass es dann eben der Release bereitsteht und ihr dann alle Funktionen auch nutzen könnt. Okay, wen willst du konkret damit erreichen? Allgemein alle Radfahrer oder Familien oder? Besonders Radenthusiasten, das heißt Leute, die sehr viel mit dem Fahrrad fahren, weil das sind auch meistens die Leute, die besonders tangiert werden von eben positiven Orten in der Radinfrastruktur oder eben auch negativen Orten, und das ist die Zielgruppe. Gleichzeitig, das gilt vor allem für Leute, die die App aktiv nutzen, im Sinne, dass sie eigene Posts teilen. Ich gehe davon aus, dass ein großer Teil der Nutzer auch eher passiv agieren wird und eher Posts konsumieren wird, und da sind einfach alle Radfahrerinnen und Radfahrer in München angesprochen. Aber dieser Aktivpart vermute ich sehr stark, dass es eben die Radpendler sein werden, die einfach sehr viele Kilometer im Jahr auf ihrem Fahrrad durch die Stadt fahren. Okay, setzt du da auf so Open-Source-Lösungen wie Open-Cycle-Map und solche Geschichten? Also aktuell bette ich Kartenmaterial von Google Maps ein, aber mein Plan ist es jetzt über die nächsten Wochen sehr viel Content erstmal zu generieren, sehr viele Posts einzutragen. Also ich gehe dann selber sozusagen in Vorleistung und versuche hochqualitative Posts einzutragen, die wirklich einen Mehrwert bedeuten, um dann den Usern, die die App erstmalig runterladen, zu zeigen, okay, hier gibt's schon Inhalte, auch so ein bisschen zu zeigen, okay, das ist jetzt der Qualitätsanspruch, das ist so, jeder Post zum Beispiel soll immer ein Foto beinhalten, das ist so der Qualitätsmindestanspruch, weil man, also meine Auffassung ist, dass man über ein Bild einfach sehr viel mehr ausdrücken kann als über einen Text. Mhm. Und deswegen eben der Anspruch, wenn ich jetzt hier in der App diesen neuen Fahrradweg eben hervorheben möchte, dann ist es erforderlich, immer auch ein Bild eben hochzuladen. Okay. Hast du einen Gamification-Ansatz mit dabei? Oder? Ja. Ja? Genau. Also die Möglichkeit besteht, dass man für Posts, die ich teile, dass andere User diesen Post, wenn der ihnen gefällt, liken können. Das ist in der App in Form von sogenannten City Hearts abgebildet, also statt einem Daumen hoch oder statt einem Like gibt es eben ein City Heart, und der User kann dann in seinem Profil sehen, wie viel er von diesen City Hearts bereits erhalten hat, und sobald er eine gewisse Zahl erreicht, steigt er auch im Level auf. Mhm. Und für den Beginn ist das sozusagen das Starterpaket Gamification. Später soll es noch Möglichkeiten geben, eben auch zu profitieren von diesem höheren Status. Aktuell ist einfach nur, dass ich in meinem Profil eben diese Anzeige habe und mich natürlich freue, dass viele andere Nutzer Gefallen an meinem Post finden. Mhm. Später ist geplant, auch hängt natürlich jetzt auch sehr stark von der Kommunikation mit der Stadt ab, dass die Power-User, also die einen sehr hohen Status dort haben, dass die auch speziell für Workshops eingeladen werden, dass sie eben identifiziert werden als besonders engagierte Radfahrer und dadurch eben auch einen Kanal zur Stadt erhalten. Aber das ist, wie gesagt, gerade noch in der Findungsphase, da kann ich noch nichts versprechen, aber das ist so ein bisschen die Vision, wo es hingehen könnte. Gibt es denn einen Gedanken, wenn du sagst, das schöne neue Radwege, Biergärten, klar, da sieht man Leute hin, mit vielleicht den Biergartenbetreibern auch irgendwie in eine Kooperation einzugehen, beziehungsweise auch andersrum, schlechte Wege, ein Schlagloch zum Beispiel, da auch irgendwie eine Aktion zu erzwingen, sage ich mal in Anführungszeichen, von der Stadt, zu sagen, hier, pass auf, da sind jetzt, keine Ahnung, 10.000 Leute, die sich über das Schlagloch beschweren, komm mal und mach was. Ja, also ganz klar ist im Fahrradbereich gerade viel im Wandel, und es ist nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen, das ist ganz klar. Und deswegen soll die App bewusst eben die Möglichkeit bieten, positive Sachen zu teilen, aber auch hinzuweisen auf, wie gesagt, Schlaglöcher, auf Sachen, die eben den Fahrradweg negativ tangieren im Moment, oder den Fahrradfahrer. Und meine Hoffnung ist, dass wenn die Userzahl steigt, wenn man dann eine gewisse Mindestnutzerzahl hat, dass dadurch, auch wenn es sich im aktuellen Moment einfach nur um eine Community-App handelt, dass dadurch dem Ganzen auch ein gewisses Gewicht entsteht, was dem Ganzen verliehen wird. Dadurch, dass ich 100 Likes, eines Tages vielleicht 1000 Likes für einen Post bekomme, ist es natürlich was eine Stadt auch wahrnimmt. Mhm. Und das könnte der Weg eben sein. Gleichzeitig, dadurch, dass das Projekt da von der Stadt gefördert wird, bin ich da sehr zuversichtlich, dass es da noch weitere Gespräche mit der Stadt geben wird. Mhm. Und auch abhängig vom User-Feedback ist es gut möglich, dass wir da weitere Funktionen eben in den nächsten Monaten sehen werden, die auch in so eine Richtung gehen werden. Ich finde das gut. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich war gerade, wenn es dann wieder ein bisschen wärmer ist, auch immer mit dem Rad auf Arbeit. Und ich komme immer am Romanplatz vorbei. Ich weiß nicht, ob du da die Strecke kennst, aber da ist seit einem Jahr oder anderthalb Baustelle. Und gefühlt muss ich jeden Tag woanders langfahren, weil die Boller irgendwie verstellen. Und das ist ein unglaublich nerviger Zustand. Deswegen habe ich da durchaus auch Verwendung für. Das ist auch ein großer Vorteil eben an so einer Community-App, dass es, wenn die Nutzerzahl ausreichend hoch ist, dass es eben sehr gut möglich ist, die Daten aktuell zu halten. Wenn es diese Power-User gibt, die da diese Strecken fahren und im Tagesrhythmus eigentlich an diesen Orten vorbeikommen und die erkennen, okay, da hat sich was verändert, diese Baustelle, die hier vor einem Monat eingetragen wurde, die besteht nicht mehr, dann soll es auch die Möglichkeit geben, dieses Update einzuspielen. Und dadurch ist die Hoffnung, eine sehr aktuelle Datenbasis zu haben, die sich laufend aktualisiert. Wir hatten ja heute auch ein anderes Startup da, diese Upright. Hast du mit denen schon mal gesprochen? Weil ich denke da, also jetzt so als Außenstehender sehe ich da massiv Überschneidungen beziehungsweise Kooperationsmöglichkeiten. Ja. Wir haben uns kurz geschlossen. Vorher fand ich sehr interessant, was die Jungs machen. Die sind ja eher auf Hardware-Seite unterwegs. Genau. Die haben diesen Sensor entwickelt, den man an den Fahrrädern anbringt und es ist gut möglich, dass da in Zukunft, dass sich unsere Wege da kreuzen werden. Müssen wir einfach mal schauen, wie, wenn diese Sensoren jetzt breitflächig eingesetzt werden, welche Daten man da rausziehen kann und ob es da auch Möglichkeiten gibt, Inhalte daraus in CityWise darzustellen. Jetzt gleich mal für alle unsere Zuhörer, wie findet man dich und wie findet man deine App? Also die App zu finden ist denkbar einfach. Einfach den Play Store öffnen und CityWise eingeben, ich buchstabiere es kurz, CityWise. Das solltet ihr dann finden. Aktuell nur im Play Store verfügbar, ab April auch unter iOS, unter dem gleichen Suchbegriff. Und es gibt eine Facebook-Seite, wo ihr noch weitere Informationen dazu findet. Dazu auf facebook.com/getcitywise. Okay. Und dann findet ihr das. Eine Webseite hast du noch nicht? Webseite gibt es eben, wie gesagt, nur diese Facebook-Infopage. Okay. Vielen Dank, dass du da warst. Was hast, hast du noch was an die Community zu sagen? Vielleicht auch einen Aufruf? Ja. Also ich rufe die Community herzlich auf, dass sie sich die App anschaut. Wie gesagt, die App lebt von der Community. Es ist unglaublich wichtig, dass ich auch Feedback bekomme von der Community, weil man macht sich seine Gedanken. Ich bin selber auch sehr leidenschaftlicher Radfahrer, aber ich bin halt nur einer von vielen. Und vielleicht haben andere Leute noch viel bessere Ideen. Und das ist für mich wäre es unglaublich wertvoll, wenn es da von der Community Feedback gibt. Und ihr habt jetzt die besondere Chance, eben mitzuwirken, euer Feedback einfließen zu lassen und dadurch mitzubestimmen, wie sich die App weiterentwickelt wird. Super. Sehr schön. Dann vielen Dank. Also CityWise auf Facebook und in den App Stores. Genau so ist es. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Hallo, schön, dass ihr bei mir seid. Ich habe wieder zwei Leute bei mir sitzen, die ich schon aus dem letzten Jahr kenne. Wer seid ihr denn und was macht ihr hier? Hi, ich bin Jakob. Und ich bin Tuscha und wir sind zwei der drei Gründer von Conways. Und wir haben eine Software für Verwaltung, aber auch für Konzerne entwickelt, mit der sie Formulare, die eben genutzt werden, um mit Bürgern, mit Kunden eben zu kommunizieren, in interaktive digitale Assistenten transformieren können. Und das passiert alles No-Code. Und seitdem wir uns das letzte Mal unterhalten haben, hat sich einiges bei uns getan und wir freuen uns heute hier zu sein. Genau, ihr hießt ja auch früher mal anders. Genau, wir hießen vor einem Jahr noch SoulSailor, heißen jetzt Conways. Das hat eben auch nicht nur auf inhaltliche Sachen, es ist nicht nur auf inhaltliche Sachen zurückzuführen, aber wir haben auch gesehen, Conways kommt vom Englischen to convey, übermitteln, vermitteln. Und genau das ist das, was wir mit unserer Software erzielen möchten. Okay, jetzt gehen wir nochmal ganz, was macht eure Software ganz genau? Mhm. Also ich kann mich erinnern, die App war ein großartiges Ding, da konnte man schön chatten quasi mit so einer Art Bot und am Ende kam hinten ein fertig ausgefülltes Formular raus. Das möchte ich erstmal gerne mal wissen, wie sich das weiterentwickelt hat. Genau. Zum letztjährigen Zeitpunkt hatten wir eben diesen einen Assistenten entwickelt für entsprechend bestimmte Formulare. Und was wir jetzt gebaut haben, ist im Prinzip die Plattform im Hintergrund, mit der man alle Assistenten bauen kann. Also was unsere Software kann ist, sie nimmt einen PDF-Formular als Input zum Beispiel, analysiert das und modelliert daraus eine Art Konversationsfluss. Dieser wird dann visualisiert, wo dann nach Drag-and-Drop-Anpassungen gemacht werden können. Und basierend auf diesem Konversationsmodell und Wissensdatenbanken, die angeknüpft werden, entsteht dann im Prinzip ein Assistent, der dann zum Beispiel auf die Webseite einer Behörde veröffentlicht werden kann oder über Messenger angeschrieben werden kann. Und dieser Assistent führt den Nutzer im Prinzip durch die Interaktion, stellt Fragen, kann aber auch Fragen beantworten und entsprechend auch auf wichtige, relevante Informationen verweisen. Was im Hintergrund passiert ist, dass alle relevanten Informationen aus der Konversation extrahiert werden und zur weiteren Verarbeitung bereitgestellt werden. Und das Ganze auf verschiedensten Sprachen. Okay, übersetzt ihr das dann händisch oder macht das automatisch? Habt ihr irgendwie den Google-Übersetzer? Nee, wir haben da schon unsere eigenen Modelle für. Okay, genau. Wie kommt das, ganz, ganz konkrete Frage, wie kommt ihr dann mit den ganzen Behördendeutsch zurecht? Wie übersetzt ihr das sauber in andere Sprachen? Einerseits basieren die Modelle auch schon in solchen Texten, sag ich mal, aber andererseits kann dann im Nachhinein immer noch Anpassungen gemacht werden. Ne? Dann gibt es den ersten solchen Vorschlag der automatisierten Übersetzung. Und dann kann man danach nochmal über unsere Plattform reingehen und schauen, okay, das eine bestimmte Wort, da weiß ich jetzt ganz genau, im Englischen heißt das so und das nochmal austauschen oder nochmal einfach sozusagen das Go geben. Okay, also ihr guckt, also Qualitätskontrolle auf jeden Fall bei jedem. Ja, genau. Okay, weil mir fällt gerade so ein Online-Zugangsverbesserungsgesetz. Das stelle ich mir schwierig vor, in irgendeine Sprache sinnvoll zu übersetzen. Ja, das ist tatsächlich, also wir haben auch manche Aspekte unserer Lösung, geht es genau darum, eben diese komplexen Wörter zu analysieren. Und da gibt es eben auch in verschiedensten Sprachen unterschiedliche Art und Weisen. Steueridentifikationsnummer im Englischen ist Tax ID. Ja. Also das Ganze, oder bist du absolut richtig, dass da eben ganz gezielt Modelle für entwickelt werden müssen. Okay. Seid ihr jetzt schon irgendwo in Einsatz, eure App? Genau, also wir haben eben über den Apps for MOOC, über die Apps for MOOC Ausschreibung mit der Stadt München über die letzten 3 Monate entsprechend zusammengearbeitet, um da entsprechend einerseits die relevanten Use Cases zu identifizieren, haben da schon auch welche prototypisch umgesetzt, die aber nie live geschaltet, sondern da war es wirklich drum, ging es darum, die zu evaluieren. Und das Ziel ist es jetzt in den nächsten 2 Monaten, da den treffenden Use Case zu finden und damit dann auch live zu gehen und dann zum Beispiel in die Smart Cities App zu integrieren, um eben auch den Mehrwert für die Bürger dann darstellen zu können. Okay, wenn ich euch richtig verstanden habe, seid ihr auch jetzt für Voice quasi als Schnittstelle zugänglich? Gibt es da schon Prototypen oder vielleicht sogar was schon im Umsatz? Da ist es ja nur ein Prototyp, also noch nichts, was jetzt jeder sozusagen nutzen kann. Aber da geht es auch genau darum, dass man eben nicht nur über den Chat mit dem digitalen Assistenten reden kann oder kommunizieren kann grundsätzlich, sondern auch einfach per Sprache, dass man selber sprechen kann, der Assistent das versteht, aber auch selber dann wieder Sprache zurückkommt. Das heißt, dass man auch zum Beispiel, wenn man jetzt einträchtig ist, mit dem digitalen Assistenten kommunizieren kann. Wobei man dazu sagen muss, dass unsere Tests auch ergeben hat, dass gerade bei den jüngeren Menschen das konversationelle Interface entsprechend per Sprache nicht so sehr präferiert wird im Vergleich zur Texteingabe, weil es einfach auch schneller geht und das für die eine natürliche Art und Weise ist, zu kommunizieren. Ich meine, auch wir kommunizieren jetzt schon so viel über WhatsApp und Ähnliches, über Chat-Interface. Das ist einfach was für viele Leute sehr angenehm ist. Ja, Sprache kann ich mir persönlich auch nicht so gut vorstellen, wenn ich mir überlege, ich müsste mit meinem Computer reden oder mit meinem Smartphone. Genau, oder wenn man gerade in der S-Bahn sitzt, das eben schnell ausfüllen will, da ist es manchmal auch schwierig zu reden. Also am ehesten ist natürlich der Chat geeignet. Genau, okay. Das ist auch unser Fokus tatsächlich. Und jetzt muss ich mal ein bisschen in meinen beruflichen Background switchen. Ich beschäftige mich ja ganz viel auch mit der Integration von Personalausweis und elektronischen ID-Funktionalitäten und Bayern-ID und was es alles so ist. Wie kann da eine Integration ausschauen? Also ich stelle mir das gerade schwierig vor. Ich bin in WhatsApp und chatte. Wie authentifiziere ich mich? Genau, also da ist sozusagen für uns die präferierte Lösung, dass man unsere Lösung hinter solcher Identifikationsmaßnahmen entsprechend schaltet. Also wenn man jetzt zum Beispiel in sowas wie das Bayern-Portal integriert ist, dass im Vorfeld sich dann eine Art Identifikation passiert und dann nach diesem Schritt entsprechend unser Service in Anspruch genommen werden kann. Also erst Identifikation und dann quasi die Anwendung. Genau. Klassisch wie heutzutage so mit umgegangen wird. Genau, also wir haben auch schon mit Ideen gespielt über Schnittstellen, eigene Identifikationsmöglichkeiten wie Apple ID, Face ID. Aber da ist es wirklich so, dass der dadurch, dass es da noch keine klare Richtung gibt, in welche Richtung sich das entwickeln wird, sind wir da recht offen, was da die Identifikationsmöglichkeiten sind. Naja, für die Verwaltung gibt es ja klare Vorschriften inzwischen, also der Personalausweis und hier in Bayern die Bayern-ID, die sind ja durchaus nutzbar. Da können wir uns vielleicht mal hinterher nochmal unterhalten. Gerne. Zu als Identifikationsmöglichkeit gibt es ja auch verschiedene Identifikationslevel. Also ich muss ja nicht immer meinen Ausweis benutzen, das reicht ja auch manchmal, wenn ich meinen Namen einfach reinschreibe, weil die Behörde mich sowieso an anderen Faktoren identifizieren kann. Genau, ja, da ging es eben auch vor allem um Use Cases, die außerhalb der Verwaltung, sondern auch im B2B-Bereich sind. Gibt es eben auch verschiedenste Möglichkeiten, wie das geht, klassischerweise mit E-Mail oder ähnlichem. Aber wir sind da sehr agnostisch, was das angeht. Wir können sowohl in klassische Verwaltungs-Identifikationsmöglichkeiten uns einbetten, wie auch in etwas einfachere Sachen wie E-Mail-Identifikation oder Touch-ID oder wie auch immer. Klingt alles hochspannend. Wo kann denn ein User oder ein Hörer euch finden und sich vielleicht auch mal eine Demo oder ähnliches anschauen? Das geht ganz einfach auf unserer Website conveys.com. Da gibt es eine öffentliche Demo, das kann man ganz normal testen, ein Gefühl dafür bekommen, wie wirkt denn sowas am Ende überhaupt, wie kann das auch am Ende dann aussehen und genau, so einen Prozess mal durchlaufen. Okay, und Conveys, Conveys.com. Genau. So auch auf Twitter zu finden. Genau, auf Twitter findet man euch, Facebook wahrscheinlich auch. Facebook nicht, aber Facebook nicht. Instagram. Instagram, wunderbar. Also ich verlinke das alles. Und schicke ganz viel Traffic zu euch. Ich freue mich, dass ihr hier wart und ich freue mich auf das anschließende Gespräch. Super, ja, wir freuen uns auch. Bis dann. Danke. Tschüss. Ciao. Ja, also ich hoffe, wie gesagt, ihr fandet die ganzen Interviews genauso spannend wie wir. Für mich persönlich war es jetzt das dritte Mal beim Open Data Day Hackathon in München. Und ich bin schon beeindruckt, wie das Ganze auch gewachsen ist. Ja, wenn man beim ersten Mal dabei war, da war, wie man sich eigentlich auch wirklich so die Hacker vorstellt. Ja, so eine kleine Gruppe von Menschen, die sich da zusammengesetzt haben und eine Idee weiterverfolgt haben, das gibt es jetzt auch noch. Aber es ist viel, viel größer geworden. Das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Genau, jetzt gibt es ein Hackcenter, wie ihr schon. Es gibt ein Hackcenter, wie ihr schon gehört habt in unserer vorhergehenden Folge. Und ich bin auch beeindruckt. Hackerraum, Hackcenter heißt das Ding. Ich bin auch beeindruckt, wie sich das entwickelt hat. Also es gibt nicht mehr nur einen Hauptraum, wo alles stattfindet, sondern es gibt den Hauptraum und noch das Hackcenter und da überall zwei Bühnen waren dieses Jahr. Das war ziemlich cool. Wir konnten natürlich nur auf einer, wir konnten eigentlich an gar keiner Bühne sein. Dafür haben wir für euch die Interviews geführt mit den Startups. Wir hoffen, die haben euch gefallen. Schreibt uns, wenn ihr noch Fragen habt. Schreibt uns, wenn ihr Kontakt zu den Startups aufnehmen wollt. Beziehungsweise könnt ihr die Kontaktdaten auch in den Shownotes finden. Es lohnt sich. Also die haben alle echt tolle Ideen, wie ihr gehört habt. Genau, tolle Ideen, die sind motiviert und viele suchen auch noch Mitstreiter, um ihre Ideen weiter voranzubringen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, meldet euch bei denen. Dann bleibt uns jetzt nur noch eins zu sagen. Bewertet uns, kommentiert. Bewerten hilft uns, Sichtbarkeit zu bekommen in den verschiedenen Podcast-Verzeichnissen, wo ihr uns gefunden habt. Und Kommentare helfen uns immer, mit euch in Kontakt zu bleiben, beziehungsweise auch besser zu werden. So schaut's aus. Und in den heutigen Tagen muss man noch zu was anderem aufrufen. Bleibt zu Hause. Bleibt zu Hause, schützt euch und eure Mitmenschen, achtet auf eure Gesundheit. Stay the fuck at home, oder? Und hört Podcasts. Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.